Heinrichs Parole heißt nun Frieden. Zugleich hofft er durch einen Kreuzzug nicht nur das Land zu einigen, sondern auch den Papst zu versöhnen. Er bietet dem Nachfolger Urbans, Paschalis II., der den Bann erneuert hat, für die Loslösung vom Bann den Kreuzzug an. Gelingt dem Kaiser dieser letzte große Plan, kann er ruhig sterben, dann hat er alles Verlorene, Ansehen und Macht, zurückgewonnen. Aber das Angebot des Friedensbereiters, öffentlich auf dem Reichstag von Mainz verkündigt, wird von Paschalis abgelehnt. Der Kaiser kann so die vom Bürgerkrieg her in Deutschland angesammelten Rittermassen nicht beschäftigen. Nach diesem Misserfolg fällt nun auch der zweite Sohn ab. Nicht aus ideellen Gründen wie Konrad. Der Sohn kann den Augenblick nicht erwarten, die Krone auf seinem Haupt zu sehen. Ihm, so glaubt er, wird der Erfolg in dem langen Streit zuteil werden. Er sieht auch, wie der Vater in seinem Kirchenbann ein Ausgestoßener ist, nicht einmal würdig, ins Heilige Land zu ziehen, um dessen Willen der Papst Urban doch allen anderen ihre Sünden nachgelassen. Er kennt die Gärung in der unbeschäftigten Ritterschaft, er weiß, dass der Erzbischof Ruthard von Mainz dem Kaiser Spinnefeind ist, da ihm dieser wegen verletzten Judenschutzes eine Strafe auferlegt hat. Kann nicht durch die angesammelte Verstimmung auch ihm die Krone vom Haupt gerissen werden? Dann würde er nie selbstständiger Herrscher werden können. Nein, Heinrich der Sohn ist nicht zum Opfer auf der Welt geschaffen. Wenn schon einer daran glauben muss, so soll es sein Vater sein, der für seine Meinung ohne dies schon zu lange und zu schlecht regiert. Der treulose, eiskalte Rechner fällt vom Kaiser ab und von dem über 50 Jahre alten Herrscher bricht der letzte Abgrund des Lebens auf. Gibt es noch eine Errettung? Der Aufstand des Sohnes offenbart sich in Regensburg auf einem Hoftag. Furchtbar getroffen entlässt der Kaiser sein Heer, mit dem er eben nach Magdeburg ziehen wollte, um dort die Reichsrechte bei der Erzbischofwahl wahrzunehmen. Er versäumt die Gelegenheit, den Aufruhr im Keim zu ersticken. Die Rebellen nehmen Überhand, der Sohn empfängt den Segen des Papstes, Deutschland liegt wieder in den Flammen des Bürgerkriegs. Am Flusse Regen, wo die beiden Heere zusammenstoßen, wiederholt sich das Schauspiel des Colmarer Lügenfelds. Der junge König weiß den Vater seiner stärksten Stützen, des Markgrafen von Österreich und des Königs von Böhmen, zu berauben. Eiligt muss der alte Kaiser flüchten, dem Rhein entgegen, wohin ihm der Sohn folgt, der einen Reichstag nach Mainz zur Klärung der Frage der Thronfolge einberuft. Bei Koblenz begegnet der Kaiser dem Sohne, der ihn durch geheuchelte Unterwerfung zu bewegen weiß, seine Vasallen zu entlassen. Kaum ist dies bei Bingen geschehen, so lässt der unnatürliche Sohn den Vater die Nahe aufwärts nach der Burg Böckelheim bringen. Noch täuscht er ihn durch die Zusicherung, er wolle indessen über Weihnachten die Sache des Vaters in Mainz betreiben. Der Kaiser aber will zum Reichstag. Er entsagt der Krone und liefert die Reichsinsignien aus, um hier sprechen zu können. Aber er darf nur in die Pfalz Ingelheim gegenüber von Mainz, wo er seine Feinde, darunter die päpstlichen Legaten, findet. Man lässt ihn nicht mehr zu Worte kommen. Es geht auf seine moralische Vernichtung los. Er muss ein erlogenes Sündenbekenntnis ablesen, nicht nur auf die Krone, sondern auch auf seine Güter im Reich verzichten. All dies gegen den mit dem Tod bedrohten Verzweifelten, der nur noch seine Ehre retten will, gelungen ist, lässt sich der Sohn noch einmal in Mainz die Krone aufsetzen, bestätigt durch den Legaten. Aber der Kaiser entkommt aus der Haft. Bischof Ottbert von Lüttich gewährt ihm Aufnahme, nachdem Heinrich eben noch durch eine barfuß unternommene Bußfahrt zum Grab Karls des Großen seine Religiosität bewiesen hat. Der Sohn wird an der Maas zurückgeworfen, ein Angriff auf Köln misslingt ihm. Überall regen sich Freunde des Kaisers. Wer wird standhalten können, wenn der Erbitterte auszieht, sich zu rächen? Aber es kommt nicht mehr dazu. Das Schicksal hat ihm nur noch so viel Lebenskraft gelassen, dass er nicht im Kerker des Sohnes sterben muss. Der alte Zählkämpfer stirbt noch vor der Entscheidung am 7. August 1106, nachdem er dem Sohn Ring und Speer übersendet und für sich selbst um einen Platz in der Gruft von Speyer für seine Freunde um Verzeihung gebeten hat. Das Ende des großen Investiturstreites vermochte der vierte Heinrich nicht mehr zu erleben. Alle Pläne seines Herrscherdaseins hat das Unglück, das ihn erdbebenartig von Zeit zu Zeit heimsuchte, zerstört. Dass er dem Papste gegenüber beharrlich auf seinem Recht, die Bischöfe und Reichsäbte einzusetzen bestand, bei allen Verhandlungen den Vorbehalt der königlichen Ehre machte, lässt alles, was er für seine Standhaftigkeit zu erdulden hatte, über das Persönliche hinaus zu einer Sache der Nation werden. In ihm hat unser Volk gelitten. Heinrich aber gebührt der ewige Ruhm, nichts von den Königsrechten preisgegeben zu haben. Er hat Deutschland davor geschützt, eine Provinz von Gregorskirchenstaat zu werden. Er hat die Springflut des Kluniazensertums unter dem Einsatz von allem, was er besaß, abgewehrt. Die Gegner haben nichts an ihm geschont. Nicht die Jugend, nicht sein frühes Alter, nicht seine Söhne, nicht die Gemahlin, nicht seine Ehre.